Herolde suchten die Leute zu zügeln, die Ältesten aber saßen da im heiligen Ring auf geglätteten Steinen, hielten der Luft durchrufenden Heroldes Zepter in Händen, sprangen mit denen dann auf und sprachen im Wechsel ihr Urteil. 2 Talente an Gold aber lagen in ihrer Mitte, dem unter ihnen bestimmt, der das Recht am gerechtesten spräche. Um die andere Stadt aber standen 2 Heere von Kriegern, strahlend im Waffenglanz. Auf 2erlei ging ihre Absicht, sie zu zerstören oder hälftig alles zu teilen, so viel an Habe die liebliche Stadt in sich schloss im Innern. Die aber beugten noch nicht sich, zu heimlichem Anschlag sich rüstend, und ihre Frauen und kleinen Kinder schützten die Mauer, oben stehend und mit ihnen Männer im Griffe des Alters. Sie aber gingen. Es führte sie Ares und Pallas Athene, beide ganz aus Gold und in goldene Gewänder gekleidet, schön und groß, in Waffen, Göttern eben entsprechend, ringsum deutlich erkennbar. Weit kleiner waren die Krieger. Als sie nun dorthin gelangt, wo es ihnen zum Überfall gut schien, an dem Fluss, wo die Tränke war für sämtliches Weidvieh, hockten sie dort sich hin, umhüllt von funkelndem Erze. Und es setzten sich dann von den Kriegern gesondert 2 Späher, harrend, wann sie die Schafe erblickten und krummhörnigen Rinder. Die kamen bald heran, und es folgten ihnen 2 Hirten, die an der Syrinx sich freuten, keinerlei Arglist vermutend. Die aber liefen hinzu, sobald sie sie sahen, und fingen rasch die Herden der Rinder ab und prächtigen Haufen schimmernder Schafe und schlugen dabei auch tot die 2 Hirten. Wie den großen Radau bei den Rindern die andern nun hörten, die da bei ihrem Kriegsrat noch saßen, bestiegen sogleich sie ihre flinken Gespanne und fuhren rasch hin zur Stelle, stellten sich auf und kämpften den Kampf an den Ufern des Flusses und beschossen einander mit erzbeschlagenen Lanzen. Unter sie mengten sich Eris, Kydeimos, die mordende Kehr auch, die hielt einen, der frisch verwundet und einen, der heil war, und einen anderen schleifte sie tot durchs Gewühl an den Füßen. Ihr Gewand um die Schultern war tiefrot vom Blute der Männer. Und sie tummelten dort sich wie lebende Menschen und kämpften und schleppten forteinander die hingestorbenen Toten. Und auf ihn setzt er ein lockeres Brachfeld, fruchtbares Pflugland, breit und 3-mal umbrochen. Es trieben darauf viele Pflüger ständig auf und ab die Gespanne, im Kreise sie wendend. Waren sie aber beim Wenden zum Grenzrhein des Pfluglands gekommen, reichte ihnen ein Mann, der hinzutrat, dann einen Becher honigsüßen Weins. Und die schwenkten zurück in die Furchen, eifrig bestrebt, zum Grenzrhein des tiefen Brachfelds zu kommen. Und das schwärzte sich hinter dem Pflug und sah wie gepflügt aus, und doch war es von Gold. Ein Kunstwerk, wert höchsten Staunens. Und auf ihn setzt er ein Krongut. Taglöhner waren da bei Mähen mit den geschärften Sicheln, die in den Händen sie hielten. Dicht nacheinander fielen die Büschel in Schwaden zu Boden, andere banden die Binder mit Seilen zum Bündeln der Garben. 3 der Garbenbinder standen dabei, doch dahinter sammelten Knaben die Büschel und brachten sie in ihren Armen unablässig heran. Unter ihnen stand schweigend beim Schwaden, haltend in Händen das Zepter der König, freudigen Herzens. Herolde rüsteten abseits unter der Eiche die Mahlzeit, richteten zu ein geschlachtetes Rind, ein großes. und Frauen rührten viel weiße Gerste an zum Mahl für die Schnitter. Und auf ihn setzt er ein traubenstrotzendes Rebengelände, schön gefertigt aus Gold, und dort hingen dunkel die Trauben. Durch und durch war der Weinberg mit silbernen Pfählen bestanden, beiderseits zog er einen Graben aus Glasfluss und ringsum eine Umzäunung aus Zinn. Nur ein Pfad ging durchs Gelände, den die Winzer beschritten, so oft sie lasen die Reben. Mädchen aber und junge Burschen in heiterer Stimmung trugen die honigsüße Frucht in geflochtenen Körben. Und mitten unter ihnen schlug sehnsuchterweckend ein Knabe die helltönende Leier, die schöne Weise für Linus singend mit zarter Stimme. Die anderen stampften im Takte, folgten mit Singen und Jauchzen und hüpften dazu mit den Füßen. Darauf machte er eine Herde von Rindern, aufrecht gehörnten, teils aus Gold, teils aus Zinn waren da die Rinder gebildet, und laut muhend stürmten sie hin vom Viehhof zur Weide, längs des rauschenden Flusses, längs des schwankenden Röhrichts. Vier vergoldete Hirten schritten einher mit den Rindern, und es folgten ihnen 9 Hunde mit hurtigen Läufen. Unter den vordersten Rindern hatten 2 schreckliche Löwen einen laut brüllenden Stier gepackt, der schrie ganz gewaltig, als sie ihn schleiften, doch hinter ihm liefen die Hunde und Männer. Schon aber schlitzten die beiden den Balg auf des mächtigen Stieres, weideten aus ihn und schlürften das dunkle Blut. Und vergeblich hetzten die Hirten die schnellen Hunde und jagten sie vorwärts. Die aber wandten sich, galt es zu beißen, stets ab von den Löwen, liefen nur ganz dicht heran und bellten und wichen zur Seite. Und auf ihm schuf eine Trift der berühmte doppelte Lahmfuß in einem prächtigen Tal. Eine große, voll schimmernder Schafe, Ställe dazu, überdachte Hütten für Hirten und Pferche. Drauf einen Tanzplatz schuf der berühmte doppelte Lahmfuß, jenem gleichend, den Daidalos einst in Knossos der Weiten für die lockengeschmückte Ariadne kunstvoll gebildet. Da tanzten junge Burschen und Rinder, eintragende Mädchen, gegenseitig sich fassend an der Wurzel der Hände. Zarte Linnengewänder trugen die Mädchen, die Burschen gut gewirkte Chitone, die mild vom Öl noch erglänzten. Auch trugen jene zierliche Kränze, die aber hatten goldene Dolche an silberverzierten Riemen gehängen. Und sie hüpften bald mit gewandten Füßen im Kreise, luftleicht, wie wenn die sich in die Hände fügende Scheibe sitzend ein Töpfer erproben will, ob sie denn wohl laufe. Und bald auch wieder tanzten in Reihen sie gegeneinander, und eine dichte Menge stand um den reizenden Reigen, sich vergnügend, und ganz unter ihnen ein göttlicher Sänger, rührend die Leier. Und auch 2 akrobatische Springer wirbelten, als der Gesang begann, inmitten von ihnen. Und auf ihn setzt er die große Kraft des Okeanos-Stromes rings um den äußersten Rand des dicht gefertigten Schildes. Aber als er den Schild vollendet, den großen und starken, machte er ihm einen Panzer, der heller noch strahlte als Feuer, machte ihm auch einen wuchtigen Helm, der die Schläfen umspannte, kunstvoll und schön, und setzte darauf einen goldenen Helmbusch und schuf dazu ihm aus biegsamem Zinn beinschützende Schienen. Als alle Waffen gefertigt, der ruhmvolle doppelte Lahmfuß, hob er sie auf und legt sie Achilleus Mutter zu Füßen. Sie aber stieß wie ein Habicht vom schneebedeckten Olympos nieder, die funkelnden Waffen tragend des Gottes Hephaistos. Neunzehnter Gesang. Achilleus entsagt dem Zorn. Eos im Safrangewand entstieg des Okeanos Fluten, Licht zu bringen den Göttern wie auch den sterblichen Menschen. Thetis kam zu den Schiffen und brachte vom Gotte die Gaben. Und sie fand ihren lieben Sohn, wie hellauf er weinend dalag, den Patroklos haltend im Arme. Um ihn herum klagten viele Gefährten. Unter sie trat die hochedle Göttin, fasste ihn fest bei der Hand und sprach und sagte die Worte: Lassen wir den da jetzt, mein Kind, wie sehr wir betrübt sind, liegen, da ihn nun einmal besiegt hat der Wille der Götter. Du aber nimm von Hephaistos hier die ruhmreichen Waffen, prachtvolle, wie sie noch nie ein Mann um die Schultern getragen. So also sprach die Göttin, legte dann nieder die Waffen grad vor Achilleus. Da klirrten die kunstvoll geschmiedeten alle. Alle die Myrmidonen packte ein Zittern, und keiner wagte, sie anzusehen. Sie wichen zurück, doch Achilleus, wie er sie sah, überkam noch stärker der Zorn, und die Augen blitzten entsetzlich unter den Brauen hervor wie ein Lichtschein. Und er hielt freudig in Händen des Gottes herrliche Gaben. Doch als sein Herz sich satt gesehen an den kunstvollen Werken, sprach er sogleich zur Mutter gewandt die gefiederten Worte: Ja, meine Mutter, die Waffen da gab der Gott, wie sich's schickt, dass Werke unsterblicher sind, wie kein sterblicher Mann sie vollendet. Jetzt aber will ich wahrhaftig mich rüsten. Aber gar schrecklich fürchte ich, dass mir derweilen in des Menoitios tapferen Sohn die Fliegen schlüpfen, durch Erz geschlagene Wunden und darin Maden erzeugen und so den Leichnam entstellen. Ausgetilgt ist sein Leben und ganz der Leib ihm verwese. Ihm erwiderte Thetis, die Göttin mit silbernen Füßen: Kind, lasse dies dich nicht in deinem Herzen bekümmern. Von dem werd ich versuchen, die wilden Schwärme der Fliegen abzuwehren, die sonst, wie man weiß, die Gefallenen verzehren. Denn läge er auch hier, bis ein volles Jahr sich vollendet, immer bleibt sein Leib, wie er ist, oder wird gar noch frischer. Du aber rufe zur Versammlung die Helden Achaias, kündige auf dann den Groll Agamemnon, dem Hirten des Kriegsvolks, und rüste dich ganz schnell zur Schlacht, tauch ein in die Kampfkraft. Also sprach sie und flößte ihm ein verwegenen Kampfdrang. Patroklos träufelte sie in die Nase rötlichen Nektar und Ambrosia, dass der Leib sich heil ihm erhielte. Er aber schritt dem Strand entlang, der edle Achilleus, fürchterlich schreiend, und jagte auf die Helden Achaias, auch die, die sonst im Lager der Schiffe stets waren verblieben, Steuerleute, welche die Steuerruder bedienten, und die Verwalter waren bei den Schiffen, Verteiler des Brotes, ja, auch die kamen da zur Versammlung, jetzt, wo Achilleus aufgetaucht war, der so lange gerastet vom schmerzlichen Kampfe. Auch jene zwei schritten hinkend hin, Genossen des Ares, Tydeus' Sohn, der standfest im Kampf, und der edle Odysseus, auf die Lanze gestützt, denn sie hatten noch schmerzhafte Wunden. Und sie kamen und setzten sich hin vorn in der Versammlung. Aber als letzter kam Agamemnon, der Herrscher der Männer, mit einer Wunde. Es hatte auch ihn in der wuchtigen Feldschlacht Koon verwundet, Antenors Sohn, mit ehernem Speere. Aber nachdem sich nun alle Achaier hatten versammelt, da stand auf und sprach unter ihnen der schnelle Achilleus: Atreus Sohn, hat sich dies denn nun gelohnt für uns beide, für dich und mich, dass wir beide uns erbittert im Herzen, ob eines Mädchens erzürnten, in herzzerfressendem Hader? Hätte sie Artemis doch mit dem Pfeil bei den Schiffen getötet, als ich sie mir erwählte nach dem Fall von Lyrnessos, dann hätten nicht so viele Achaier vom Feinde bezwungen in die Erde gebissen, da ich ja fortwährend grollte. Das brachte Vorteil den Troern und Hektor. Jedoch die Achaier werden, so glaub ich, noch lange unseres Streites gedenken. Lassen wir auf sich beruhen, was geschah, so sehr es uns schwerfällt, und bezwingen die Wut in der Brust, wir dem Zwange gehorchend. Jetzt aber setz ich ein Ende dem Zorn. Ich muß ja auch gar nicht unbeugsam immer weiter grollen. Los denn, in Eile treibe an nun zum Kampf die haupthaarumwallten Achaier, dass ich erneut nun den Troern entgegentretend sie prüfe, ob sie die Nacht bei den Schiffen verbringen möchten. Ich meine, heilfroh wird mancher von ihnen das Knie zur Ruhe wohl beugen, der aus dem feindlichen Kampf entrinnt vor unserer Lanze. Sprach's, und die freuten sich, die gut geschienten Achaier, da er dem Groll nun entsagte, der muterfüllte Pelide. Auch Agamemnon sprach nun zu ihnen, der Herrscher der Männer, grad vom Sitz aus und ohne zu stehen in ihrer Mitte: Freunde, Helden der Danaer, Waffengenossen des Ares, steht ein Redner, ist's richtig, ihm zuzuhören, doch taktlos ist's, ihm ins Wort zu fallen, das stört sogar den Erfahrenen. Aber bei solchem Gelärm der Männer, wer könnte da hören oder auch sprechen? Übertönt wird der stimmstärkste Redner. Dem Peliden will ich mich erklären, aber ihr andern passt mir gut auf, ihr Argeier, begreift, was ich sage, ein jeder. Oftmals schon haben dies mir ja zur Last gelegt, die Achaier, und mich vielfach gescholten. Ich jedoch, ich bin nicht schuldig, vielmehr sind's Zeus und Moira und ungesehen kommend Erinnys, die mir im Rat in die Sinne warfen wilde Verblendung, damals, als eigenmächtig Achilleus ich wegnahm die Gabe. Aber was sollte ich denn tun? Die Gottheit führt alles zum Ziele. Ehrwürdige Tochter des Zeus ist ja Ate, die alle verblendet, die Unselige. Zwar zart sind die Füße, sie nähert sich nämlich nicht auf dem Boden, sie wandelt ja über den Häupten der Männer, so die Menschen betörend, doch hat sie umstrickt schon ganz andere. So ließ sich einst sogar Zeus verblenden, der als der Beste unter den Menschen gilt und den Göttern. Jedoch hat auch diesen Hera ein Weib hinters Licht geführt mit verschlagener Tücke an jenem Tag, als Alkmene des Herakles mächtige Stärke war im Begriff zu gebären im gut ummauerten Theben. Ja, da sprach er voll Stolz inmitten aller der Götter: Hört mir zu, all ihr Götter und auch ihr Göttinnen alle, dass ich sage, was mich das Herz in der Brust heißt zu sagen. Heute noch bringt einen Mann ans Licht die Göttin der Wehen, Eileithyia, der wird über alle die Umwohner herrschen, aus dem Geschlecht der Männer, die meinem Blute entstammen. aber mit listigem Sinn sprach zu ihm da Hera, die Herrin: Du bist ein Lügner, und nie verwirklichst du deine Verheißung. Auf denn, Olympier, so schwöre mir den mächtigen Eid jetzt, dass wirklich jener über die Umwohner alle wird herrschen, der noch am heutigen Tag einer Frau fällt zwischen die Füße, einer der Männer, die dem Blut nach aus deinem Geschlecht sind. Sprach's, jedoch Zeus bemerkte nicht die verschlagene Tücke, nein, schwor den großen Eid in starker Verblendung befangen. Hera verließ im Sturmschritt den Gipfelpunkt des Olympos, und sie kam rasch zum archaischen Argos, wo sie ja wusste von des Sthenelos starker Frau, des Sohnes von Perseus. Die ging schwanger mit ihrem Sohn im 7. Monat, und sie führte zur Unzeit heraus ihn ans Licht. Doch Alkmenes Niederkunft hielt sie zurück und hemmte die Eileithyien. Selber meldete sie's und sprach zu Zeus, dem Kroniden: Hell, Blitzer, Vater Zeus, ein Wort leg ich dir in den Sinn jetzt. Schon ist geboren der Mann, der herrschen wird über Argos, Sthenelos, edler Sohn Eurystheus, ein Enkel des Perseus, deines Geschlechts. Es gebührt ihm gewiss, über Argos zu herrschen. So sprach sie. Da schlug dem ein scharfer Schmerz tief ins Herz ein, und zugleich packte er Ate am Haupt mit den glänzenden Zöpfen, zürnend in seinem Herzen, und schwor den mächtigen Eidschwur, nie zum Olympos und zum Himmel, dem Stern übersäten, werde Ate je wiederkehren, die alle verblendet. Sprach es und warf sie vom Himmel hinab, dem Stern übersäten, wirbelnd sie mit der Hand. Stracks landete sie bei den Menschen. Über sie stöhnte er stets, so oft er den eigenen Sohn sah, wie dieser schmähliche Arbeiter trug im Dienst des Eurystheus. So konnt auch ich, als jetzt wieder Hektor, der Schüttler des Helmes, dauernd die Männer von Argos erschlug bei den hinteren Schiffen, nicht die Ate vergessen, durch die seit Beginn ich betört war. Doch da verblendet ich war und Zeus den Verstand mir hinwegnahm, will wieder gut ich es machen und höchste Entschädigung leisten. Los denn, erheb dich zum Kampf, sporn an auch die anderen Krieger. Alle die Gaben zu reichen bin ich bereit, die dir gestern, als er hinkam, versprach in der Hütte der edle Odysseus. Doch wenn du willst, so warte, so sehr es dich drängt nach dem Kampfe, und dir sollen die Helfer aus meinem Schiff die Geschenke holen, damit du siehst, dass ich nicht zu knapp sie dir gebe.